Hallo, ich heiße Magdalena. Wie heißen Sie? Mein Name ist Mehmet. Mehmet Korkmaz. Woher kommen Sie? Ich komme aus Polen. Und Sie? Ich komme aus der Türkei, aus Izmir.